Live. Best of DJ Session 2025 mit Mogwai. Ganz genau, einen wunderschönen guten Abend. Sektor, hallo an alle da draußen und willkommen zur neuesten 1 Live DJ Session Ausgabe. Und heute haben wir eine ganz besondere 1 Live DJ Session, nämlich die erste von zwei Teilen des Best of 2025. Heute mit mir Mogwai, wie man in der ersten Stunde von 22 Uhr bis 23 Uhr, heute allerdings mit meinem Best of Club Tracks aus 2025. Danach geht's weiter mit sehr ausgewählten Sets. In der zweiten Stunde mit James Hype, Blondish, Armin van Buuren, Back to Back mit Art. Und danach habe ich für euch in der dritten Stunde Ugel, Chris Lake und Hartwell. Soviel zum Ablauf. Grandioses Lineup, wie ich finde. Und meine erste Stunde des Best of 2025 beginne ich mit Jonas Blue und Malife und ihrem Track Edge of Desire. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden Best of 1 Live DJ Session 2025. Session 2025 mit Mogwai. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple. hört die 1 Live DJ Session und das mit mir Mogwai in the Mix und das mit dem Best of 2025 Club Tracks. Und was ich hier gerne spiele, kommt von Calvin Harris und Clementine Douglas und heißt Blessings. Und hier spiele ich den grandiosen Max Styler Remix. Wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute an interessiert, dann geht doch wie immer in die 1 Live App. Hört euch dort gerne die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session im Best of. Darf natürlich auch die nächste Nummer nicht fehlen. Empire of the Sun, Walking on a Dream im Blondish Extended Remix. Der kommt jetzt. if I apologized a million times, and if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Tell me if I'm still your favorite girl. Just say the word and I will give you the world. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's fine is yours. You know my style and I love Christian Dior. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's fine is yours. You know my style and I love Christian Dior. Seid ihr ganz genau richtig in 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session, das mit dem Best of 2025 Teil 1 und da darf natürlich dieser Track nicht fehlen. Fischer mit Stay und danach geht's schon weiter mit dem nächsten Track, der kommt von Kurt Maverick und Ugel und der heißt PYHU oder besser gesagt Put Your Hands Up. Der kommt jetzt. Thank you.

die 1Live-DJ-Session, das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und es ist keine normale 1Live-DJ-Session, sondern die Best-of-Club-Tracks 2025-Edition. Und da darf natürlich dieser Track von Winter Space Pump nicht fehlen. Ja, und wenn ihr diese oder auch andere DJ-Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch wie immer in unsere 1Live-App. In unserer App findet ihr wie immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal, wo euch offline anhören. Hier geht's schon weiter mit dem nächsten Banger aus 2025. Der kommt von Disclosure, Chris Lake und Levin Carly und der heißt 1, 2, 3. Chris Lake in this mother. We got Disclosure in this mother. We got Levin Carly in this mother. Man. Sheesh. UK and LA in this mother. Man. Oh yeah. Let's get it. It's not too complicated. You know what I mean? Never mind. Pick it up. DJ Session 2025 mit Mogwai. Buy me stuff, I know you rich. Detektor J1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellster Clubmusik und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele im Best of Club Tracks 2025 kommt von Calvin Harris und DOD und heißt Sweet Nothing. Hier spielt den 2025er Edit. Und danach geht's schon weiter mit dem nächsten Highlight aus 2025. Florence and the Machine, Morgan C-Tree und ihrem Track Say My Name. Der kommt jetzt. Viel Spaß damit. It's about time

won't say goodnight. Live und das mit der 1 Live DJ Session und heute mit dem Best of 2025 und das noch mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit sehr ausgewählten Sets von James Hype, Blondish, Armin van Buuren, Back to Back mit Artbad und von 0 bis 1 Uhr habe ich für euch ja noch Ugel, Chris Lake und Hardwell. Also mehr geht nicht, finde ich. Bleibt dran, es geht hier heute richtig schwer nach vorne. DJ Session 2025 mit Mogwai. Don't nobody know.